Asim, 24 Jahre alt, aus Berlin. Okay, which is the button? Ich war mit meinen Eltern im CD-Laden im WOM und hab da die Klasse von 95 CD entdeckt. Die habe ich mir dann auch gekauft und war absolut begeistert davon. Damals war ich 12, 13 Jahre alt. Und das war dann auch die Zeit, wo Fettes Brot ihr Nordisch bei Nature Hit hatten. Und daraufhin habe ich dann alles gekauft, was in der Richtung vorhanden war. Sprich René und Stieber Twins und alles mögliche andere. Und bin eigentlich dann erst später zu amerikanischem Rap gekommen. Also sozusagen war Deutschrap mein Einstieg ins Hip-Hop überhaupt. Ja, und dann natürlich dann auch dann die Wu-Tang-Sachen, die frühen. Das war für mich so der Einstieg in Hip-Hop und da damit auch natürlich auch verbunden auch ins Graffiti-Business sozusagen. Hat halt auch dann in der Schule angefangen, im Prinzip so wie es bei jedem angefangen hat, dass es halt irgendwie jemanden in der Klasse gab, der halt rumgetaggt hat und das fand man natürlich auch cool und dann war man mit dem natürlich auch befreundet und dann fing es halt an irgendwie mit kleinen Edding-Schmierereien irgendwie auf dem Schulweg nach Hause im Bus. Ja, da habe ich auch dann versucht, richtige Pieces zu malen, erst nur auf Papier, später dann auch ein bisschen auf der Dose, dann ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen. Ich habe dann zu der Zeit auch angefangen, so ein bisschen zu freestylen und zu rappen. Und später hat es dann eigentlich wieder angefangen, so ungefähr 99, 2000. Und da ist dann auch mein Interesse an Zügen extrem gestiegen. Ja, und das habe ich dann bis ungefähr 2003, 2004 gemacht. Hat die BVG dann überall Infrarotkameras und Wärmekameras installiert und dann wurde es ziemlich schwierig, da ich da damals halt auch schon angefangen habe, Beats zu machen und auch gerappt habe, war das für mich im Prinzip immer nur so quasi ein Drittel meines ganzen Outputs, was ich sozusagen dafür verwendet habe und dann war es dann einfach zu schwierig und dann habe ich es auch sein gelassen mit Trains und jetzt gehe ich ab und zu nur Hall of Fame malen. Also zu den intensivsten Erlebnissen zähle ich auf jeden Fall die Graffiti-Aktion, die Train-Aktion, weil da für mich auch dieses Train-Ding, ja, was ja damals in New York anfing und ich habe ja die Filme auch alle gesehen und das hat für mich irgendwie so einen Flavor gehabt, dass als ich dann irgendwie eines Tages vor meinen eigenen Bundpanels im Schacht stand, auch irgendwie so ein Glücksgefühl hatte und das dann auch wirklich mehrere Dutzend Male. Deswegen kann ich eigentlich sagen, so, dass das so mein einschneidendstes Hip-Hop-Erlebnis ist oder das intensivste Erlebnis habe und ich da auch Hip-Hop am intensivsten gefühlt habe irgendwie. Mittlerweile ist es so, ich mache meine Sachen und ich publiziere die in irgendeiner Form im Netz und da kommt Feedback zurück und das ist auch angenehm und es gibt einem natürlich auch ein positives Hip-Hop-Gefühl, genauso wie die paar Male, bei denen ich auf der Bühne stand und halt meine Sachen performt habe, was auch ein extrem cooles Gefühl ist, ja. Wenn dann Leute da unten stehen, die ich im Prinzip überhaupt gar nicht kenne, dich zum ersten Mal sehen und hören und sagen, ey krass, Alter, das ist ja überdope, was du machst und dann denkst du auch, cool, Alter, weißt du, so, es zahlt sich aus, weißt du, die Leute verstehen das, was ich mache, es ist nicht mehr so, dass du irgendwie in deinem Kämmerlein sitzt und es nur für dich alleine machst, sondern du kannst es jetzt teilen und natürlich ist da natürlich auch immer dieser Fame-Gedanke dahinter. Natürlich, weil ich aus dem Graffiti-Bereich komme, ist der natürlich bei mir auch halbwegs intensiv ausgeprägt. Ja. Dass man halt irgendwie seinen Namen repräsentiert, jetzt nicht irgendwie so klinkenschmierermäßig überall anklopft und schleimt, aber dass man einfach sagt, so, ey, hier bin ich und das ist das, was ich mache. So. Und ja, das sind eigentlich so immer die Momente, egal was das passiert, so, das sind so die Momente, die einem halt oder die mir die größte Emotion verschafft haben. So. Naja, Orientierungspunkte gab es schon auf jeden Fall, denn eine Zeit lang bin ich sehr auf dieser Definitive Jux Sache hängen geblieben. Und das hat meinen Produktionsgang auch stark beeinflusst und eine Zeit lang habe ich halt wirklich sehr, sehr abgefreakte Sachen gemacht und habe auch viel mehr mit Synthesizern und viel mehr mit MIDI-Keyboard gearbeitet, als ich teilweise heute tue. Und klar, dann durch diese ganze aufkommende Mad Villain-Geschichte, ja, die auch bei mir dann auch eingeschlagen hat, wie sonst was, ja. Klar, man orientiert sich immer an dem, was man hört. Und ich würde jetzt nicht sagen, so, ey, ich mache jetzt den neuen Shit und mache jetzt hier irgendwelche Sachen, die noch niemand zuvor gehört hat. Ich denke mal einfach nur, das ist bei jedem Produzenten so, dass da einfach das zusammenfließt, was er hört, und dass dann daraus eben eine ganz eigene Melange entsteht, so, die halt dann diesen Produzenten oder diesen Künstler ausmachen. Klar, ich bin durch das beeinflusst, was ich damals gehört habe und was ich heute höre. Ja. Und das sind abgefreakte LP-Sachen, genauso wie Yesterday's New Quintet-Sachen von Madlibs, weißt du? Und ich denke mal, man zieht da einfach so seine Sachen raus. Ja. Nicht, dass man versucht, irgendwas nachzumachen, aber es gibt dann einfach auch so diesen Emotions-Input, den ich auch brauche, um Beats zu machen. Na, ich denke mal schon, dass jetzt natürlich dieses Ganze, um es jetzt mal ganz krass auszudrücken, jetzt fühle ich mich schon wie Harald Schmidt, Unterschichten-Rap, dass dieser Unterschichten-Rap, der wird halt schon irgendwie weiterlaufen. Aber ich denke mal schon, dass viele Leute auch in den letzten Jahren und auch gerade auch jetzt durch diese ganze Doom- und Dilla-Renaissance auch wieder irgendwie so diese Liebe dazu entdeckt haben und auch viele neue Leute vielleicht möglicherweise dann dazu auch gebracht werden, das sich mal anzuhören, weil es ja eigentlich keine schlechte Musik ist. Und ich denke mal schon, dass da viele Leute, die sich vielleicht in anderen Sparten irgendwie ein bisschen orientiert haben, dann auch jetzt nicht zurückkommen und da bleiben, sondern auch einfach sagen, ey, okay, ich kann das auch wieder hören. Weißt du, und ich meine, so geht's mir jetzt auch wieder, weißt du, ich kann auch sagen, ey, okay, Hus und Hoden und andere coole Sachen, mir haben auch die Materia-Sachen krass gut gefallen, ja, dass ich sage, ey, ich höre wieder deutschen Rap, ich habe einen deutschen Rap-Track auf meinem MP3-Player, so, weißt du, was seit Jahren nicht vorgekommen ist. Und ich denke mal, es wird nicht nur mir so gehen, und insofern denke ich mal, dass da schon so eine Entwicklung in eine andere Richtung schon im Gange ist, wenn auch krass engstirnige Leute, was Deutschrap anbetrifft, so wie mich, dass diese Leute dann auch wieder aufgeschlossen an der ganzen Sache gegenüberstehen. Eine Zeit lang hatte ich halt einfach auch keinen Bock zu rappen, weil ich dachte so, ey, was ist denn zu, ja? Ja, das ist doch im Prinzip nicht ernst zu nehmen, weißt du? Also, das ist doch, willst du dich jetzt mit diesen ganzen dummen Idioten da einreihen, ja, und versuchen da auch irgendwie was zu reißen, so, ja? Und mittlerweile ist es auch einfach so, dass ich merke, so, ey, okay, weißt du, das Ding, was ich für mich mache und was ich auch die ganze Zeit gemacht habe, ich meine, ich habe auch die ganze Zeit Texte geschrieben, aber habe halt nichts aufgenommen, dass ich halt mittlerweile auch denke, so, ey, oder die Einsicht gekommen ist, so, dass man einfach so sein Output nach draußen geben muss, weißt du. Und natürlich sind dann solche Sachen oder so eine Entwicklung, wie sie momentan so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, eigentlich sehr, sehr, habe ich sehr, sehr positiv aufgenommen und ja, gibt mir natürlich auch dann den nötigen Restenthusiasmus, um da auch wieder endlich mal auch meinen Beitrag zuzusteuern, der, denke ich mal, auch entscheidend sein wird. Wobei ich sagen muss, dass ich so diese ganze krasse Extrem-Deutsch-Rap-Geschichte so auch eigentlich krass separat sehe von dem, was ich so eigentlich so als Hip-Hop oder Rap, den ich höre, definiere. Also natürlich ist es auch Teil der Kultur, aber es ist einfach ein Teil der Kultur, der es, um es mal jetzt ganz dreist und arrogant zu sagen, der mich einfach nicht interessiert. So, das läuft und ist teilweise in eine falsche Richtung geworfen worden, die ganze Kultur. Dadurch ist ja auch in Ordnung, gehört dazu. Jeder nimmt Drogen, jeder hat mal Scheiße gebaut und jeder steht auf Ficken, weißt du, das ist gar kein Thema, so, weißt du, aber ja, ich denke mal, dass da irgendwie schon wieder, was Deutschrap anbelangt, auf jeden Fall andere Sachen auch am Kommen sind, so, die halt auch auf Leute vielleicht anziehen oder Leute ansprechen, die, ja, die halt vielleicht einfach aufgeschlossener sind und vielleicht auch eine andere Weltsicht haben oder über den Tellerrand gucken können. Hip-Hop bedeutet für mich mittlerweile nach eigentlich knapp über 10 Jahren, dass es eigentlich mein Leben ist, denn ich habe mich nach meinem Abitur mehr oder weniger dafür entschieden, sozusagen nicht diesen klassischen Weg zu gehen, okay, ich studiere jetzt irgendeinen Scheiß und mache irgendwas, sondern habe eigentlich im Prinzip genauso weitergemacht, wie ich in der Schulzeit weitergemacht habe. In der Schulzeit habe ich Trains gemacht und habe Schule geschwänzt und nach meinem zum Glück halbwegs gut bestandenen Abitur habe ich halt gedacht, okay, ich will Mucke machen, ich will möglicherweise auch meine Skills, die ich auch im Schreiben habe, ich schreibe nicht nur Hip-Hop-Texte, sondern dass ich irgendwie versuche und auch versucht habe damals und einfach gesagt habe, okay, das ist das, was ich will, einfach das irgendwie zum Bestandteil meines Lebens zu machen. Ich denke mal auch, für mich geht es nicht darum, dass ich sage, okay, ich will jetzt Hip-Hop-Musik machen, weil ich damit Geld verdienen will und weil ich damit irgendwie großartig bekannt werden will, sondern ich weiß einfach oder ich habe diese innere Zuversicht, dass ich, wenn ich das, was ich tue, weitermache, und das ist momentan zum größten Teil Hip-Hop, das wird es auch, denke ich mal, im entferntesten Sinne auch in weiter Zukunft bleiben, dass ich dann auch das finde, was mir Spaß macht, das, was mein Lebensziel ist, um es mal jetzt ganz sternegreifend auszudrücken, anstatt halt irgendwie irgendwas zu machen, was mich irgendwann frustriert. Irgendwie, weißt du, so struggle ich halt wahrscheinlich, bis ich irgendwie Anfang 30 bin, irgendwie rum, mache irgendwelche Jobs, aber ich meine, das sind gute Jobs, ja. Und die haben im entferntesten Sinne auch alle was mit Musik zu tun und in dem Sinne auch für mich wieder mit Hip-Hop. Insofern ist das für mich alles einfach mittlerweile mein Leben geworden. Und um es jetzt mit DJ Tomac auszudrücken, ich lebe für Hip-Hop. Ja. Ich gehe arbeiten, um meine Miete zu bezahlen und um Zeit zu haben, Hip-Hop-Musik zu machen. Ansonsten würde ich irgendeine Ausbildung anfangen oder weiß ich wie. Ja. Es geht, wenn ich morgens irgendwie dann irgendwo zu irgendeinem Job fahre, denke ich dann auch an den Beat, den ich letzte Nacht gemacht habe. Oder denke mir auch irgendwie, krass, geil, in 2 Wochen kommt das Album raus. Oder verdammte Kacke, vorgestern war ein Kumpel von mir ein End-to-End malen und scheiße, fährt er immer noch und ich bin neidisch, weißt du. So, füllt auch jetzt mit meinen 24 Jahren immer noch meinen halbwegs erwachsenen Kopf aus, wovon ich damals ausging, dass es halt nur so ein Jugendding ist. Und wo ich einfach gemerkt habe, so nee, das ist einfach nicht nur ein Jugendding, sondern das ist eine Lebenseinstellung, das ist eine Kultur, ja, und das ist keine Kultur, für die man sich schämen muss, das ist eine tolle Kultur und das ist die Kultur, die ich halt, auf der ich halt auch mein Leben aufbauen will. Ja, und ich meine, es kann sein, dass ich irgendwann mit 60 Bücher schreibend auf Sardinien sitze und einen dicken Joint rauche und ja, was aber nicht heißt, dass ich dabei nicht die alte Matt Willem-Platte hören kann, weißt du, so. Insofern denke ich mal, ja, ich habe da irgendwie so eine ganz positive Zuversicht, auch was meinen Lebensweg angeht. Ja, und deswegen denke ich einfach, dass auch den Weg, den ich so fahre, dass der mir Glück beschert. Und das tut er auch bislang. Ich bin zufrieden, ich bin ein glücklicher Mensch. Und das zeigt mir einfach, dass ich mit Hip-Hop glücklich bin und dass das genau das Ding ist, was ich machen will.